Das ist eine Dame und ein Frauenzimmer dazu, sagte sich Dubslav still in seinem alten Herzen, als er jetzt Melusine den Arm bot, um sie vom Flur her in den Salon zu führen. So müssen Weiber sein. Auch Adelheid bemühte sich, Entgegenkommen zu zeigen, aber sie war wie gelähmt. Das Leichte, das Heitere, das Sprunghafte, das die junge Gräfin in jedem Wort zeigte, das alles war ihr eine fremde Welt. Und dass ihr eine innere Stimme dabei beständig zuraunte, ja, dies Leichte, das du nicht hast, das ist das Leben. Und das Schwere, das du hast, das ist eben das Gegenteil davon, das verdroß sie. Denn trotzdem sie beständig Demut predigte, hatte sie doch nicht gelernt, sich in Demut zu überwinden. So war denn alles, was über ihre Lippen kam, mehr oder weniger verzerrt. Ein Versuch zu Freundlichkeiten, die schließlich in Herbigkeiten ausliefen. Lorenzen, der erschienen war, half nach Möglichkeit aus, aber er war kein Damenmann, noch weniger ein Causeur. Und so kam es denn, dass Dubslav mit einer Art Sehnsucht nach dem Oberförster ausblickte, trotzdem er doch seit Mittag wusste, dass er nicht kommen würde. Das jüngste Töchterchen war nämlich gestorben und sollte den anderen Tag schon auf einem kleinen, von Weihnachtsbäumen umstandenen Privatfriedhofe, den sich Katzler zwischen Garten und Wald angelegt hatte, begraben werden. Es war das vierte Töchterchen in der Reihe. Jede lag in einer Art Gartenbeet und hatte wie ein Samenkorn, dessen Aufgehen man erwartet, ein Holztäfelchen neben sich, darauf der Name stand. Als Dubslavs Einladung eingetroffen war, war Ermintrud wie gewöhnlich in Katzler gedrungen, der Einladung zu folgen. »Ich wünsche nicht, dass du dich deinen gesellschaftlichen Pflichten entziehst, auch heute nicht, trotz des Ernstes der Stunde. Gesellschaftlichkeiten sind auch Pflichten. Und die barbischen Damen, ich erinnere mich der Familie, werden gerade wegen der Trauer, in der wir stehen, in deinem Erscheinen eine besondere Freundlichkeit sehen. Und das ist genau das, was ich wünsche, denn die Comtesse wird über kurz oder lang unsere nächste Nachbarin sein.« Aber Katzler war festgeblieben und hatte betont, dass es Höheres gäbe als Gesellschaftlichkeiten und dass er durchaus wünsche, dass dies gezeigt werde. Der Prinzessin Auge hatte während dieser Worte hoheitsvoll auf Katzler geruht und mit einem Ausdruck, der sagen zu wollen schien, ich weiß, dass ich meine Hand keinem Unwürdigen gereicht habe. Katzler also fehlte. Doch auch Kosleger, trotz seiner Zusage, war noch nicht da, so dass Dubslav in die sonderbare Lage kam, sich den Quaden Hennersdorfer, aus dem er sich eigentlich nichts machte, herbeizuwünschen. Endlich aber fuhr Kosleger vor, sein etwas verspätetes Kommen mit Dienstlichkeiten entschuldigend. Unmittelbar danach ging man zu Tisch und ein Gespräch leitete sich ein. Zunächst wurde von der Nordbahn gesprochen, die seit der neuen Kopenhagener Linie den ihr von früher her anhaftenden Schreckensnamen siegreich überwunden habe. Jetzt heiße sie die Apfelsinenbahn, was doch kaum noch übertroffen werden könne. Dann lenkte man auf den alten Grafen und seine Besitzungen im Graubündischen über, endlich aber auf den langen Aufenthalt der Familie drüben in England, wo beide Töchter geboren seien. Das Gespräch war noch lange nicht erledigt, als man sich von Tisch erhob, und so kam es, dass sich das Plaudern über eben dasselbe Thema beim Café, der im Gartensalon, und zwar in einem Halbzirkel um den Kamin herum eingenommen wurde, fortsetzte. Dubslav sprach sein Bedauern aus, dass ihn in seiner Jugend der Dienst und später die Verhältnisse daran gehindert hätten, England kennenzulernen. Es sei nun doch mal das vorbildliche Land, eigentlich für alle Parteien, auch für die Konservativen, die dort ihr Ideal mindestens ebenso gut verwirklicht fänden wie die Liberalen. Lorenzen stimmte lebhaft zu, während andererseits die Domina ziemlich deutliche Zeichen von Ungeduld gab. England war ihr kein erfreuliches Gesprächsthema, was selbstverständlich ihren Bruder nicht hinderte, dabei zu verharren. »Ich möchte mich«, fuhr Dubslav fort, »in dieser Angelegenheit an unseren Herrn Superintendenten wenden dürfen. Waren Sie drüben?« »Leider nein, Herr von Stechlin, ich war nicht drüben. Sehr zu meinem Bedauern. Und ich hätte es so leicht haben können, aber es ist immer wieder die alte Geschichte. Was man in ein paar Stunden und mitunter in ein paar Minuten erreichen kann, das verschiebt man, eben weil es so nah ist, und mit einem Male ist es zu spät. Ich war Jahr und Tag im Haag, und von da nach Dover hinüber war nicht viel mehr als nach Potsdam. Trotzdem unterblieb es, oder richtiger gerade deshalb. Dass ich den Tunnel oder den Tower nicht gesehen, das könnte ich mir verzeihen, Aber das Leben drüben, wenn irgendwo das viel zitierte Wort von dem in einem Tage mehr gewinnen als in des Jahres einerlei hinpasst, so da drüben, alles modern und zugleich alles alt, eingewurzelt, stabilisiert. Es steht einzig da. Mehr als irgendein anderes Land ist es ein Produkt der Zivilisation, so sehr, dass die Neigungen der Menschen kaum noch dem Gesetz der Natur folgen, sondern nur noch dem einer verfeinerten Sitte. Die Domina fühlte sich von alledem mehr und mehr unangenehm berührt. Besonders als sie sah, dass Melusine zu dem, was Coselegé ausführte, beständig zustimmend nickte. Schließlich ward es ihr zu viel. »Alles, was ich da so höre«, sagte sie, »kann mich für dieses Volk nicht einnehmen. Und weil sie rundum von Wasser umgeben sind, ist alles so kalt und feucht. Und die Frauen bis in die höchsten Stände hinauf sind beinahe immer in einem Zustand, den ich hier nicht bei Namen nennen mag. So wenigstens hat man mir erzählt. Und wenn's dann neblig ist, dann kriegen sie das, was sie den Spleen nennen, und fallen zu Hunderten ins Wasser, und keiner weiß, wo sie geblieben sind. Denn wie mir unser Rentmeister Fix, der drüben war, aufs Wort versichert hat, sie stehen in keinem Buch und haben auch nicht mal das, was wir Einwohnermeldeamt nennen, so dass man beinahe sagen kann, sie sind so gut wie gar nicht da. Und wie sie kochen und braten, alles fast noch blutig, besonders das, was wir hier englische Beefsteaks nennen. Und kann auch nicht anders sein, weil sie so viel mit Wilden umgehen und gar keine Gelegenheit haben, sich einer feineren Gesittung anzuschließen.« Coselegé und Melusine wechselten verständnisvoll Blicke. Die Domina aber sah nichts davon und fuhr unentwegt fort: »Fix ist ein guter Beobachter, auch von Sittenzuständen. Und einer ihrer Könige, worüber ich auch schon als Mädchen einen Aufsatz machen musste, hat 5 Frauen gehabt, meist Hofdamen, und eine hat er köpfen lassen. Und eine hat er wieder nach Hause geschickt, und zwar noch dazu eine Deutsche. Und sie soll noch keinen eigentlichen Adel mehr haben, weil mal ein Krieg war, drin sie sich umschichtig enthaupteten, und als alle weg waren, haben sie gewöhnliche Leute rangezogen und ihnen die alten Namen gegeben. Und wenn man denkt, es ist ein Graf, so ist es ein Bäcker oder höchstens ein Bierbrauer. Aber viel Geld sollen sie haben, und ihre Schiffe sollen gut sein und dauerhaft und auch sehr sauber, fast schon wie holländisch. Aber in ihrem Glauben sind sie zersplittert und fangen auch schon wieder an, katholisch zu werden.« Der alte Dubslav, als die Schwester mit ihrem Vortrag über England einsetzte, hatte sich mit einem »Schicksal, nimm deinen Lauf« sofort resigniert. Woldemar aber war immer wieder und wieder bemüht gewesen, einen Themawechsel eintreten zu lassen, worin er vielleicht auch reüssiert hätte, wenn nicht Coselegé gewesen wäre. Dieser, entweder weil er als ästhetischer Feinschmecker an Adelheids Auslassungen ein aufrichtiges Gefallen fand, oder aber weil er die von ihm selbst angeregte Frage hinsichtlich Natur und Sitte, die sein Steckenpferd war, gern weiterspinnen wollte, hielt an England fest und sagte: »Die Frau Domina scheint mir davon auszugehen, dass gerade der mitunter schon an den Wilden grenzende Naturmensch drüben in vollster Blüte steht. Und ich will das auch nicht in jedem Punkte bestreiten. Aber daneben begegnen wir einem Lebens- und Gesellschaftsraffinement, das ich trotz manchem Anfechtbaren als einen höchsten Kulturausdruck bezeichnen muss. Ich erinnere mich unter anderem eines gerade damals geführten Prozesses, über den ich, als ich im Haag lebte, meiner kaiserlichen Hoheit täglich Bericht erstatten musste. High-Life-Prozesse gingen ihr über alles. Und der Gegenstand, um den sich dabei handelte, war so recht der Ausdruck eines verfeinerten oder meinetwegen auch überfeinerten Kulturlebens. So recht das Gegenteil von bloßem Naturburschentum. Das ist freilich eine ziemlich lange Geschichte. Schade, sagte Dubslav, aber trotzdem, wenn überhaupt erzählbar, oh, gewiss, gewiss, das denkbar harmloseste. Nun denn, lieber Superintendent, wenn wirklich so harmlos, so mache ich mich ohne weiteres zum Anwalt unserer gewiss neugierigen Damen, meine Schwester, die Domina, mit eingeschlossen. Wie war's? Wie verlief die Geschichte, für die sich eine kaiserliche Hoheit so lebhaft interessieren konnte? Nun, wenn es denn sein soll, nahm Coselegé langsam und wie bloß einer Pression nachgebend das Wort, es lebte da zu jener Zeit eine schöne Herzogin in London, die es nicht ertragen konnte, dass die Jahre nicht spurlos an ihr vorübergehen wollten. Fältchen und Krähenfüße zeigten sich. In dieser Bedrängnis hörte sie von ungefähr von einer plastischen Künstlerin, die durch Auftrag einer Wachspaste die Jugend wiederherzustellen wisse. Diese Künstlerin wurde gerufen und die Wiederherstellung gelang auch. Aber nun traf eines Tages die Rechnung ein, die Bill, wie sie da drüben sagen. Es war eine Summe, vor der selbst eine Herzogin erschrecken durfte. Und da die Künstlerin auf ihrer Forderung beharrte, kam es zu dem angedeuteten Prozess, der sich alsbald zu einer cause célèbre gestaltete. Sehr begreiflich, versicherte Dubslav, und Melusine stimmte zu. Zahlreiche Personen traten in der Verhandlung auf, und als Sachverständige wurden zuletzt auch Konkurrentinnen auf diesem Spezialgebiet der plastischen Kunst vernommen. Alle fanden die Forderung erheblich zu hoch, und der Sieg schien sich rasch der Herzogin zuneigen zu wollen. Aber in eben diesem Augenblicke trat die sich arg bedrängt sehende Künstlerin an den Vorsitzenden des Gerichtshofes heran und bat ihn, an die erschienenen Fachgenossinnen einfach die Frage nach der Dauer der durch ihre Kunst wiederhergestellten Tugend und Schönheit richten zu wollen. Eine Bitte, der der Oberrichter auch sofort nachkam. Was darauf geantwortet wurde, lautete hinsichtlich der Dauer sehr verschieden. Als aber trotz der Verschiedenheit dieser Angaben keine der Konkurrentinnen mehr als ein Vierteljahr zu garantieren wagte, wandte sich die Verklagte ruhig an den Hohen Gerichtshof und sagte nicht ohne Würde: »Meine Herren Richter, meine Mitkünstlerinnen, wie Sie soeben vernommen, helfen auf Zeit. Was ich leiste, ist beautifying forever.« Und alles war von diesem Worte hingerissen, der Hohe Gerichtshof mit, und die Herzogin hatte die Riesensumme zu zahlen. »Und wäre dergleichen hierlandes möglich?« fragte Melusine. »Ganz unmöglich«, entgegnete der für alles Fremde schwärmende Kozlege. »Es kann hier einfach deshalb nicht vorkommen, weil uns der dazu nötige höhere Kulturzustand und die dementsprechende Anschauung fehlt. In unserem guten Preußen, und nun gar erst in unserer Mark, sieht man in einem derartigen Hergang nur das Karikierte, günstigstenfalls das Groteske, nicht aber jenes Hochmaß gesellschaftlicher Verfeinerung, aus dem allein sich solche Dinge, die man im Übrigen um ihres Raffinements willen belächeln oder verurteilen mag, entwickeln können.« Die meisten waren einverstanden. Allen voraus Dubslav, dem dergleichen immer einleuchtete, während die Domina von Horreur sprach und sichtlich unmutig den Kopf hin und her bewegte. Woldemar erneute natürlich seine Versuche, die der Tante so missfällige Konversation auf anderes überzulenken, bei welcher Gelegenheit er nach dem Berühren verschiedenster Themata zuletzt auch auf den Convent Garden Markt und den englischen Gemüsebau zu sprechen kam. Das passte der Domina. »Ja, Gemüsebau«, sagte sie, »das ist eine wunderbare Sache. Daran hat man eine wirkliche Freude. Kloster Wutz ist eigentlich eine Gartengegend. Unser Spargel ist denn auch weit und breit der Beste, und meine gute Schmargendorf hat Artischocken gezogen, so groß wie eine Sonnenblume. Freilich, es will sie keiner so recht, und alle sagen immer, es dauert so lange, weil man so jedes Blatt nehmen muss. Und eigentlich hat man nichts davon, auch wenn die Soße noch so dick ist. Viel mehr Glück hat unsere alte Schimonski mit ihren großen Erdbeeren. Ich meine natürlich nicht die Schimonski selbst, sie selber kann gar nichts. Aber sie hat eine sehr geschickte Person. Und ein Berliner Händler kauft ihr alles ab. Bloß, dass die Schnecken oft die Hälfte jeder Erdbeere wegfressen. Man sollte nicht glauben, dass solche Tiere solchen feinen Geschmack haben. Aber wenn es wegen der Schnecken auch unsicher ist, Dubslav, du solltest solche Zucht doch auch versuchen. Wenn es einschlägt, ist es sehr vorteilhaft. Die Schimonski wenigstens hat mehr davon als von ihren Hühnern, trotzdem sie gut legen. Denn mal sind sie billig, die Eier, und dann wieder verderben sie, und die schlechten werden einem berechnet und abgezogen, und die Streiterei nimmt kein Ende.« Kurz vor 11 brach das Gespräch ab, und man zog sich zurück. Der alte Dubslav ließ es sich nicht nehmen, die Damen persönlich treppauf bis an ihre Zimmer zu führen und sich da unter Handkuss von ihnen zu verabschieden. Es waren dieselben zwei Räume, die vor gerade einem Vierteljahr Rex und Chaco bewohnt hatten. Das größere Zimmer jetzt für Melusine, das kleinere für Armgard bestimmt. Aber als nun beide vor ihren Reisetaschen standen und sich oberflächlich daran zu tun machten, sagte Melusine: »Dies Himmelbett ist also für mich. Wenn es dir gleich ist, beziehe du lieber dies Ehrenlager und lasse mir das kleine Schlafzimmer. Zusammen sind wir ja doch, die Tür steht auf. Ja, Melusine, wenn du es durchaus wünschst. Dann natürlich, aber ich verstehe dich nicht recht. Man will dich auszeichnen, und wenn du das ablehnst, so kann es auffallen. Man muss doch in einem Hause, wo man noch halb fremd ist, alles so tun, wie es gewünscht wird. Melusine ging auf die Schwester zu, sah sie halb verlegen, halb schelmisch an und sagte, »Natürlich hast du recht, aber ich bitte dich trotzdem darum. Und es braucht es ja auch keiner zu bemerken. Direkte Kontrolle wird ja wohl ausgeschlossen sein, und ich mache keine tiefere Kute wie du.« »Gut, gut«, lachte Armgard, »aber sage, was soll das alles? Du bist doch sonst so leichtlebig. Und wenn es dir hier in dem ersten Zimmer, weil es so nah an der scharfen Flurecke liegt, wirklich etwas ängstlich zumut sein sollte, nun, so können wir ja zuriegeln.« »Das hilft nichts, Armgard. In solch alten Schlössern gibt es immer Tapetentüren. Und was das hier angeht«, und sie wies dabei auf das Bett, »alle Spukgeschichten sind immer grad in Himmelbetten passiert. Ich habe noch nie gehört, dass Gespenster an eine Birkenmaser-Bettstelle herangetreten wären. Und hast du nicht unten den Mistletoe gesehen? Mistelbusch ist auch noch so, Überbleibsel aus heidnischer Zeit her, bei den alten Deutschen gewiss und bei den Wenden wohl auch, für den Fall, dass die Stechlins wirkliche Wenden sind. Wenn ich Tante Adelheid ansehe, glaube ich es beinahe. Und wie sie von den Hühnern sprach und den Eiern, alles so wendisch. Ich glaube ja nicht eigentlich an Gespenster, wiewohl ich auch nicht ganz dagegen bin, aber wie dem auch sein möge, wenn ich mir denke, Tante Adelheid erschiene mir hier und brächte mir eine Erdbeere, die die Schnecken schon angeknabbert haben, so wäre das mein Tod. Armgard lachte. Ja, du lachst. Aber hast du denn die Augen von ihr gesehen? Und hast du ihre Stimme gehört? Und die Stimme, wie du doch weißt, ist die Seele. Gewiss, aber Seele oder nicht, sie kann dir doch nichts tun mit ihrer Stimme und dir auch nicht erscheinen. Und wenn sie trotzdem kommt, nun, so rufst du mich. Am liebsten wäre es mir, du bliebst gleich bei mir. Aber Melusine, nun gut, ich sehe wohl ein, dass das nicht gut geht. Aber was anderes. Ich habe da vorhin eine Bibel oder vielleicht auch bloß ein Gesangbuch liegen sehen, da auf dem Brettchen, wo die kleine Puppe steht. Beiläufig auch was Sonderbares, diese Puppe. Bitte nimm die Bibel von der Etagere fort und lege sie mir hier auf den Nachttisch. Und das Licht lass brennen. Und wenn du im Bett liegst, sprich immer zu, bis ich einschlafe. Am anderen Morgen traf man sich beim Frühstück. Es war ziemlich spät geworden, ohne dass Dubslav, wie das wohl sonst auf dem Lande Gewohnheit ist, ungeduldig geworden wäre. Nicht dasselbe ließ sich von Tante Adelheid sagen. Ich finde das lange Warten lassen nicht gerade passend, am wenigsten Personen gegenüber, denen man Respekt bezeigen will. Oder gehe ich vielleicht zu weit, wenn ich hier von Respektbezeigung spreche? So hatte sich Adelheid zu Dubslav geäußert. Als nun aber die barbischen Damen wirklich erschienen, bezwang sich die Domina und stellte all die Fragen, die man an solchen Begrüßungsmorgen zu stellen pflegt. In aller Unbefangenheit antworteten die Schwestern. Am unbefangensten Melusine, die bei der Gelegenheit dem alten Dubslav erzählte, dass sie nicht umhin gekonnt hätte, sich die Bibel an ihr Bett zu legen. »Und mit der Absicht, darin zu lesen?« »Beinahe, aber es wurde nichts daraus. Armgard plauderte so viel, freilich auf meinen Wunsch. Ich hörte von der Treppe her immer die Uhr schlagen und las dabei beständig das Wort »Museum«, aber das war natürlich schon im Traum, ich schlief schon ganz fest. Und heute früh bin ich wieder Fisch im Wasser.« Dubslav hätte dies gern bestätigt, dabei nach einem Spezialfisch suchend, der so recht zum Vergleich für Melusine gepasst hätte. Die Blicke seiner Schwester aber, die zu fragen schienen, »Hast du gehört?«, ließen ihn wieder davon abstehen. Und nachdem noch einiges über den großen Oberflur und seine Bilder und Schränke gesprochen worden war, wurde, genau wie vor einem Vierteljahr, wo Rex und Chaco zu Besuch da waren, ein Programm verabredet, das dem damaligen sehr ähnlich sah. Aussichtsturm, See, Glopso. Dann auf dem Rückwege die Kirche, vielleicht auch Krippenstapel und zuletzt das Museum. Aber manches davon war unsicher und hing vom Wetter ab. Nur den See wollte man unter allen Umständen sehen. Engelke wurde beauftragt, mit Plätz und Decken vorauszugehen und ein paar Leute zum Wegschaufeln des Schnees mitzunehmen, lediglich für den Fall, dass die Damen vielleicht Lust bezeigen sollten, die Sprudel- und Trichterstelle genauer zu studieren. Und wenn wir auf unserem Hofe keine Leute haben, so geh ins Schulzenamt und bitte Rolf Krake, dass er aushilft.« Melusine, die dieser Befehlserteilung zugehört hatte, war überrascht, in einem märkischen Dorfe den Namen Rolf Krake zu begegnen, und erfuhr denn auch alsbald den Zusammenhang der Dinge. Sie war ganz enchantiert davon und sagte, »Das ist hübsch. Aller aufgesteifter Patriotismus ist mir ein Greuel, aber wenn er diese Formen annimmt und sich in Humor und selbst in Ironie kleidet, dann ist er das Beste, was man haben kann. Ein Mann, der solchen Beinamen hat, der lebt, der ist in sich eine Geschichte.« Dubslav küsste ihr die Hand. Adelheid aber wandte sich demonstrativ ab. Sie wollte nicht Zeuge dieser ewigen Huldigungen sein. »Wenn man ein alter Major ist, ist man eben ein alter Major und nicht ein junger Leutnant. Dubslav ist 20, aber 20 Jahre AD.« Es war gegen 10, als man aufbrach, um zunächst auf den Aussichtsturm zu steigen, und nachdem man von der obersten Etage her die Waldlandschaft, die sich auch in ihrem Schneeschmuck wundervoll ausnahm, gebührend bewundert und dann den Abstieg glücklich bewerkstelligt hatte, passierte man den Schlosshof mit der Glaskugel, um über den Dorfplatz fort in die nach dem See hinunterführende große Straße einzubiegen. Auf dem Dorfplatze war alles winterlich still. Nur vor dem Kruge standen drei Menschen. Engelke, der die Schneeschipper vorausgeschickt hatte, mit seinen Plätz über dem Arm, neben ihm Schulze Kluckhuhn und neben diesem Gendarm Unke, das Karabinergewehr über die Schulter gehängt. »Da treffen wir ja die ganze hohe Obrigkeit«, sagte Dubslav. »Engelke kann ich auch mitrechnen. Der regiert mich, ist also eigentlich die Feudalitätsspitze.« Während dieser Worte waren die Herrschaften an die Gruppe herangetreten. »Freut mich, dass ich Sie treffe, Kluckhuhn. Ich denke, Sie begleiten uns. Frau Gräfin, darf ich Ihnen hier unseren Dorfherrscher vorstellen, Schulze Kluckhuhn, alter 64er.« Und nun ordnete sich der Zug. Dubslav und Unke schlossen ab, Woldemar, Armgard und Tante Adelheid hielten die Mitte, Melusine schritt voran, Rolf Krake neben ihr. »Ich bin froh«, sagte Melusine, »Sie bei dieser Partie mit dabei zu sehen. Der alte Herr von Stechlin hat mir schon von Ihnen erzählt und dass Sie 64 mit dabei gewesen sind. Ich weiß auch Ihren Namen, das heißt den zweiten. Und ich darf sagen, ich freue mich immer, wenn ich sowas Hübsches höre.« »Ach, Rolf Krake«, lachte Kluckhuhn. »Ja, Frau Gräfin, wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen. Das heißt, von Schaden darf ich eigentlich nicht reden. Den habe ich nicht so recht davon gehabt. Ich bin nicht mal angeschossen worden. Und doch ist sowas billig, wenn es erst losgeht.« »Ja, Schulze Kluckhuhn, unser einem ist sowas leider immer verschlossen, oder wie die Leute hier sagen, verpurrt. Und doch ist es das eigentliche Leben. So immer bloß einsitzen und ein bisschen Scharpie zupfen, das ist gar nichts. Mit dabei sein, das macht glücklich. Es war aber trotzdem wohl ein eigenes Gefühl, als sie da so von Düppel nach Alsen rüberfuhren und das unheimliche Schiff, der Rolf Krake, so dicht daneben lag. Ja, das war es, Frau Gräfin, ein ganz eigenes Gefühl. Und mitunter erscheint mir der Rolf Krake noch im Traum. Und ist auch nicht zu verwundern, denn Rolf Krake war wie ein richtiges Gespenst. Und wenn solch Gespenst einen packt, da ist man weg. Und dabei bleibe ich, Frau Gräfin. 66 war nicht viel. Und 70 war auch nicht viel. Aber die großen Verluste, ja, die Verluste waren groß, das ist richtig. Aber Verluste, Frau Gräfin, das ist eigentlich gar nichts. Natürlich, wen es trifft, für den ist es was. Aber ich meine jetzt das, was man dabei so das Moralische nennt. Und darauf kommt's an, nicht auf die Verluste, nicht auf viel oder wenig. Wenn einer eine Böschung raufklettert und nun steht da oben und schleicht sich ran, immer mit einem Pulversack und einem Zünder in der Hand, und nu legt er an und nu fliegt alles in die Luft und er mit, und nun ist die Festung oder die Schanze offen, ja, Frau Gräfin. Das ist was. Und das hat unser Pionier Klinke getan. Der war moralisch. Ich weiß nicht, ob Frau Gräfin mal von ihm gehört haben, aber dafür lebe ich und sterbe ich. Immer bloß das Kleine. Da zeigt sich's, was einer kann. Wenn ein Bataillon ran muss und ich stecke mittendrin, ja, was will ich da machen? Da muss ich mit. Und baff, da liege ich. Und nun bin ich ein Held. Aber eigentlich bin ich keiner. Es ist alles bloß Muss, und solche Musshelden gibt es viele. Das ist, was ich die großen Kriege nenne. Klinke mit seinem Pulverfass, ja, der war bloß was Kleines. Aber er war doch groß. Und ebenso, wenn er auch unser Feind war, dieser Rolf Krake. So ging historisch retrospektiv das Gespräch an der Tete, während Dubslav und Unke, die den Zug abschlossen, mit ihrem Thema mehr in der Gegenwart standen. »Ist mir lieb, Unke, Sie mal wieder zu treffen. Seit Rheinsberg habe ich Sie nicht mehr gesehen. Ich denke mir, Torgelow ist nun wohl schon im besten Gange, so wie Bebel. Ich kriege natürlich jeden Tag meine Zeitung, aber es ist mir immer zu viel und das große Format und das dünne Papier, da gucke ich denn nicht immer ganz genau zu. Hat er denn schon gesprochen?« »Ja, Herr Major, gesprochen hat er schon. Aber nicht viel und war auch kein rechter Beifall. Auch nicht mal bei seinen eigenen Leuten. Er wird die Sache wohl noch nicht recht weghaben. Ich meine, das, was Sie jetzt das Parlamentarische nennen, das schadet aber nichts und ist eigentlich egal. Wichtiger ist, wie Sie hier in unserem Ruppiner Winkel, in unserem Rheinsberg-Wutz über ihn denken. Sind Sie denn da mit ihm zufrieden?« »Auch nicht, Herr Major. Sie sagen, er sei zweideutig.« »Ja, Unke, so heißt es überall. Das ist nun mal so. Das ist nicht zu ändern. In Frankreich heißt es immer gleich Verrat und hier sagen sie zweideutig. Da war auch einer von uns, den ich nicht nennen will. Von dem hieß es auch so. Von dem hieß es auch so. Ja, Herr Major. Und Pyterke, der immer gut Bescheid weiß, der sagte mir schon damals in Rheinsberg, Unke, glauben Sie mir, da hat sich der Herr Major eine Schlange an seinem Busen großgezogen. Kann ich mir denken, klingt ganz nach Pyterke, der spricht immer so gebildet. Aber ist es auch richtig? Ist schon richtig, Herr Major. Herr Major denken immer das Gute von einem Menschen, weil sie so viel zu Hause sitzen und selber so sind. Aber wer so rumkommt wie ich, alle lügen sie. Was sie meinen, das sagen sie nicht. Und was sie sagen, das meinen sie nicht. Ist kein Verlass mehr. Alles zweideutig. Ja, so rund raus, Unke, das war früher. Aber das geht jetzt nicht mehr. Man darf keinem so alles auf die Nase binden. Das ist eben, was sie jetzt politisches Leben nennen. Ach, Herr Major, das meine ich ja gar nicht. Das Politische, wenn einer sich ins Politische zweideutig macht, na, dann muss ich ihn anzeigen. Das ist Dienst. Darum gräme ich mich aber nicht. Aber was nicht Dienst ist, was man so bloß noch nebenbei sieht, das kann einen mitunter leid tun. So bloß als Mensch. Aber lieber Onkel, was ist denn eigentlich los? Wenn man Sie so hört, dann sollte man ja wahrhaftig glauben, es ginge zu Ende. Nun ja, in der Welt draußen, da klappt nicht immer alles, aber so im Schoß der Familie? Gut, Herr Major, das ist es ja eben. In diesem Schoß der Familie, da ist es ja gerade am schlimmsten. Und sogar in dem jüdischen Schoß, der doch immer noch der Beste war. Beispiele, Unke, Beispiele. Da haben wir nun hier, um bloß ein Beispiel zu geben, unseren guten alten Baruch Hirschfeld in Gransee. Frommer alter Jude. Kenn ich ganz gut, beinahe zu gut. Nur, der hat einen Sohn. Und mit dem ist er mitunter verschiedener Meinung. Aber dagegen ist doch nicht viel zu sagen. Das ist in der ganzen Welt so. Der Alte hängt noch am Alten und der Junge, nur der ist eben ein Jungscher und bramabasiert ein bisschen. Ich weiß nicht recht, zu welcher Partei er sich hält. Er wird aber wohl für Torgelow gestimmt haben. Nun, mein Gott, warum nicht? Das tun jetzt viele. Daran muss man sich gewöhnen. Das ist eben das Politische. Nein, Herr Major. Herr Major wollen verzeihen, aber bei diesem Isidor ist es nicht das Politische. Komme ja jeden dritten Tag hin und sehe den Alten in seinem Laden und höre, was er da redet und redet. Und der Junge redet auch und redet immer vons Prinzip. Das Prinzip ist ihm aber egal. Er will bloß mogeln und den Alten an die Wand drücken. Und das ist es, was ich das Zweideutige nenne.